SWR 2 Hörspiel. Die Demokratie als Staatsform hat ihre Schwächen und Problemzonen. Das wird vermutlich niemand bestreiten. Aber wie sehen Alternativen aus? In dem Hörspiel Unter Glas von Juli C. und Benjamin Lauterbach geht es um eine Gruppe von Persönlichkeiten, die eventuell das Zeug dazu hätten, eine sinnvolle Alternative zu formulieren und durchzusetzen. Tatsächlich stehen sie in den entscheidenden Gebieten an der Spitze der Gesellschaft. Ihr Machtpotenzial ist beachtlich. Und beachtlich ist auch das Selbstbewusstsein, mit dem sie immer fragwürdigere Ideen entwickeln. Was ihnen jedoch fehlt, ist der Schritt zur Tat. Doch das soll sich nun ändern. Ein vielversprechender junger Mann ist in den konspirativen Zirkel geladen und verkörpert die Hoffnung der gut situierten Revolutionäre. Das Gemeinschaftsprojekt Unter Glas ist die erste Hörspielarbeit von Benjamin Lauterbach. Geboren 1975 im Taunus, studierte er Philosophie und Germanistik und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er veröffentlichte, neben Beiträgen in Anthologien, zwei Lyrikbände und das Theaterstück Beziehungsweise. Zurzeit arbeitet er an seinem ersten Roman. Juli C., 1974 in Bonn geboren, schrieb mit Unter Glas ihr zweites Hörspiel. Bekannt ist die Autorin und Juristin durch ihre herausragenden Romane, brisanten Theatertexte und das Engagement für bürgerliche Freiheitsrechte. Hören Sie nun die Hörspielinszenierung von Ulrich Lampen mit Musik von Ulrike Hage. Es spielen Michael Rotschopf, Gisela Trove, Gerd Warmeling, Peter Fricke, Dieter Mann und andere. Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Esta America de color, sombría, taciturna. Dass die Geschichte einfach nicht ein ewiger Kreisel ist. Ganz im Gegenteil, wir können eine Welt gestalten. Esta vez. No se frustrará la revolución. Kein Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben. Unter Glas. Hörspiel von Juli C. und Benjamin Lauterbach. Heutzutage will jeder immer der Erste sein. Der Erste und Beste. Die Gesellschaft ist eine Menagerie aus Erstbesten. Jeder noch ein bisschen gleicher als der andere. Individualismus heißt die neue Uniform der Zeitgeistbürger. Meinungsfreiheit begreifen Sie als das Freisein von Meinungen. Was für ein Anblick. Der Genfer See liegt glatt, als könnte man übers Wasser gehen. So gut, Philipp, du kennst deinen Auftrag? Ich gehe dem Hausmädchen zur Hand, Sir. Und horchst sie aus. Die Wahrheit wohnt immer im Dienstbotentrakt. Sir, ich habe Ihnen gleich gesagt, was ich von einem Besuch bei diesen Abitur hatte. Das geht dich nichts an. Ich werde zu euch, ich werde über euch kommen, wie eine flüsternde Kampagne, die langsam anschwillt zu ohrenbetäubendem Gebrüll, während draußen die letzten modrigen Zäune in sich zusammensinken. Sir Henry, es ist an der Zeit. Wer nicht mitkommt, Richtung Zukunft, verreckt als Mücke an der Windschutzscheibe eines schnellfahrenden Gottes. Heute geht's ums Ganze. Heute ist Finale. Nun mal nicht stürmen, Heider. Typisch Hoppers-Fan. Mit Stürmen habt ihr's nicht, sowas? Die Hoppers warten in den Katakomben und sehen sich schon als Sieger, während sich der Gegner draußen auf dem Rasen warm macht. Tradition ist nicht alles. Aber einiges. Deshalb gewinnen die Hoppers wohl traditionell keinen Blumentopf mehr die letzten Jahre. Heiland, sag Heider, kannst du das Fenster aufkurbeln? Bist du so gut? Wir werden hier sitzen, stundenlang. Ersticken sollten wir wohl besser nicht. Bitzeli nervös, gell? Furchtbar. Schrecklich. Eine Katastrophe. Ganz ruhig, Quirin. Meine Herrschaften, bitte. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Als Schriftführer der Abitur habe ich noch heute Morgen unser Manifest völlig neu strukturiert. Das erweist sich nun als Vorsehung. Viel Zeit bleibt uns ja nicht. Warum erfahren wir das alles erst jetzt? Dr. Metze. Warum ruft man uns erst heute zusammen? Na, damit wir es erfahren, Mäuschen. Jetzt wart doch erst mal ab. Sämtliche Anregungen des letzten Treffens habe ich aufgegriffen. Ich rekapituliere. Schon der Auftakt unseres Manifests muss unmissverständlich ankündigen, was auf den nächsten Seiten folgt. Keine Unwetterwarnung. Die Schrift selbst muss das Unwetter sein. Gedanken müssen umgepflügt, Weltanschauungen abgeknickt werden wie morsche Bäume am Wegesrand. Wir werden den Taubstummen einen Marsch mit dem Taktstock auf die Hinterköpfe schlagen, bis die Köpfe bluten. Nina stirbt. Wir werden der Welt ihre Dummheit hinter die Ohren schreiben, bis sich die Kopfhaut in Streifen abschält. Was schaut ihr denn so? Miller ist krank. Er stirbt. Genau deshalb müssen wir handeln. Handeln, Bo. Nicht schwadronieren. Und dann kommt auch noch der Neue. Da könnte es einen Zusammenhang geben, Mäuschen. Dieser Henry könnte eine große Nummer sein. Immerhin haben wir die ehrenvolle Pflicht, ein Lebenswerk zu vollenden. Millers Lebenswerk. Was ist ein Lebenswerk, wenn man stirbt? Ein Erbe, Mäuschen, ein Erbe. Guten Abend, die Herren. Hatten Sie eine angenehme Reise? Angenehm, sehr angenehm. Darf ich erfahren, mit wem wir die Ehre haben? Fräulein Lena, das Hausmädchen. Das scheint mir eine fatale Untertreibung zu sein. Das ist Sir Henry. Sir Henry. Das scheint mir eine fatale Übertreibung zu sein. Bitte einzutreten. Man nennt mich so, weil ich als Junge meterweise britische Seekriegsliteratur verschlungen habe. Und was verbirgt sich hinter Ihrer Legende, Fräulein Lena? Ein Dirigent, der durch den heutigen Abend führt. Darf ich um Ihre Mäntel bitten? Philipp wird die Verpackung zur Garderobe bringen. Er geht Ihnen für die Dauer meines Aufenthaltes zur Hand. Vielen Dank, nicht nötig. Der Starke ist am mächtigsten allein. Glauben Sie mir, Fräulein Lena, unter Ihrem Taktstock spielte ich am liebsten selbst die erste Geige, aber leider kann ich nicht. Nicht heute Abend. Ich bestehe darauf. Sie haben aber einen charmanten Herrn, Philipp. Die Küche ist da drüben. Sehr wohl, Fräulein Lena. Für Sie geht es hier entlang, Sir Henry. Sieh mal an, ein Steinway. Meister Miller zeigt Geschmack. Warten Sie mal. Kennen Sie dieses Lied? Ich gebe Ihnen 3 Sekunden, um zur Besinnung zu kommen. 21, 22. 21, 22. Dasht, bitte kommen. Roger. Ich stehe jetzt direkt am See. Schön für dich. Mach deine Patrouille fertig und komm retour. Halleluja. Wenn Sozialismus bedeutet, dass wir bald alle in solchen Häusern leben, dann bin ich dafür. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen? Sir Henry. Immer hereinspaziert, Henry. Sie entschuldigen mich? Sir Henry, Sie entsprechen meinen Erwartungen. Groß, dunkel, von aristokratischer Haltung. So und nicht anders würde ich einen Helden zeichnen. Einen tragischen zwar, aber doch einen Helden. Du zeichnet gar nicht, der ist Schriftsteller. Das ist mir bekannt. Sein letzter Roman war ein Gedicht. Das freut mich zu hören. Sie wissen, dass der arme Miller schwer erkrankt ist, Sir Henry. Die Nachricht hat mich schockiert. Sie haben also meinen letzten Roman gelesen? Mit Genuss, lieber Bo Lundgren. Aber wir wissen gar nichts von Ihnen, Sir Henry. Alles mussten wir bislang den Bildunterschriften der Regenbogenpresse entnehmen. Sir Henry, Sie stehen hier der letzten revolutionären Zelle im ganzen alten Europa gegenüber. Generalstaatsanwalt Zuckerbuhler ist allerdings momentan nur im Geiste hier. Körperlich kommt er mir erst zum Essen. Was denken Sie so, Henry? Über die Welt, meine ich. Ich? Also ich denke... Heutzutage will jeder immer der Erste sein. Der Erste und Beste. Die Gesellschaft ist eine Menagerie aus Erstbesten. Jeder noch ein bisschen gleicher als der andere. Meister Miller hat das mal ganz ähnlich formuliert. Der Gleichheitswahn hat nämlich der Freiheit den Kopf geraubt. Alles, was zur Statue erstarrt, verliert zuerst die Hände, dann den Kopf. Wo das hinführt, hat man gesehen, als der eiserne Vorhang hochging, sagt Miller immer. Er sagt auch, dass Staatengründungen seitdem in Mode sind. Warum soll ich dann nicht auch meinen eigenen Staat haben? Auch wenn er nur so groß wäre wie meine Zwei-Zimmer-Wohnung. Schon gut, Mäuschen. Das wird schon wieder. Gräfin Quirin entstammt einem völlig verarmten Adelsgeschlecht. Die Ärmste. Dafür ist sie eine hervorragende Vermögensverwalterin. Nicht wahr, Mäuschen? Eine Zwei-Zimmer-Wohnung ist der Traum der Unterprivilegierten. Wir führen die Menschen aus ihrer Orientierungslosigkeit. Für so etwas verdient man Ländereien. Allerdings besitzt Sir Henry bereits welche. Der Junge könnte sich aus der Kaffeekasse einen eigenen Staat kaufen. Man kann Besitz verdienen oder erben. So ist das nun mal. Mich darf doch interessieren, warum Sir Henry nach etwas strebt, das er längst hat. Oder etwa nicht. Natürlich darf Sie das interessieren. Schließlich wollen wir uns kennenlernen. Jetzt nehmen die Dinge ihren Lauf. Fräulein Lena verlangt, die Herrschaften zu Tisch zu bitten. Wir werden in 3,5 Minuten mit der Vorspeise beginnen. Lena? Was macht der Kerl bei dir in der Küche? Sir Henry hat darauf bestanden, dass er mir assistiert. Sieh zu, dass er keine fiese Mantecken macht. Vorsicht. Melde gehorsamst. Die Gäste sitzen zu Tisch. Dann wäre es jetzt Zeit für die Vorspeise. Finden Sie nicht? Ich finde, wir sollten uns standesgemäß duzen. In Ordnung. Dann füllst du jetzt die Topinambursuppe in die Teller. Sollen wir nicht lieber warten, bis sich Herr Miller zu den anderen gesellt? Meister Miller ist nicht mit. Er ist beschäftigt. Mit Sterben. Steht es wirklich so schlimm um ihn? Wenn Miller tatsächlich stirbt, müsste man die Abitur doch völlig neu sortieren. An den Abitur interessieren mich ausschließlich die Mägen. Komm schon. Ich schlage ein Spiel vor. Fakt um Fakt. Ich erzähle dir etwas über Sir Henry. Du erzählst mir etwas über Meister Miller. Immer abwechselnd. Ich schlage ein anderes Spiel vor. Wenn ich die Klappe hält, muss die Vorspeise auftragen. Im Moment liegst du hinten. Schon gut, schon gut. Lena, komm doch bitte für einen Moment zu mir rauf. Aber können wir denn ausschließen, dass es ein Testament gibt? Warum sollten wir das ausschließen wollen? Lena wäre nicht die erste Haushälterin, die alles gibt, um alles zu bekommen. Ich vermute seit langem, dass wir es hier mit einem delikaten Verhältnis zu tun haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Meister, dieser Philipp steckt seine Nase nicht nur in die Töpfe. Willst du mir einen Gefallen tun, Bo? Einen einzigen kleinen Gefallen? Hör auf, die Klatschblätter zu lesen. Du kannst immer davon ausgehen, wenn du etwas nicht von mir persönlich gehört hast, ist es auch nicht wahr. Weiß ich doch, Dr. Metze. Sie sind der letzte ehrenhafte Vertreter der vierten Gewalt. Lass dich bloß nicht verunsichern, Lena. Und du beantwortest keine Fragen. Natürlich nicht. Danke, Bo. Und Sie, Henry, mir scheint, Sie stehen in erster Linie für die exekutive Gewalt. Meister Miller hat bei unserem letzten Treffen unablässig von Ihnen geschwärmt. Als wären Sie eine Art Erlöser. Na, das nun auch wieder nicht. Jetzt lass Henry doch erst einmal antworten. Ich bin ein Soldat, den man gezwungen hat, seine Waffen niederzulegen. In den Führungsetagen trägt der Krieg einen anderen Namen: Diplomatie. Seit 10 Jahren sitze ich in breiten Ledersesseln und sehe mir selbst und meinem Handwerkszeug beim Rosten zu. Verstehen Sie? Der hat genug vom Rumhocken und Geldscheffeln. Die weltweite Wirtschaftshörigkeit bereitet mir Brechreiz. Früher diente die Wirtschaft dem Wohle des Menschen, heute dient der Mensch dem Wohl der Wirtschaft. Damit muss Schluss sein. So hatte ich das für unser Manifest auch formuliert. Der Absatz wurde mir gestrichen. In einem System des Eigennutzes kontrolliert niemand, ob die Richtigen das meiste besitzen. Die Reichtümer der Welt sollten von weisen, gerechten Männern verwaltet werden. Und von weisen, gerechten Damen. Darf ich den Herrschaften zunächst einen Aperitif anbieten? Er bringt uns den Zeitplan durcheinander. Idioten der Geschichte. Ich sage es. Kein Krieg mehr zu kämpfen. In Amerika de Color. Dass die Geschichte einfach nicht... Ganz im Gegenteil. Also, einen Campari für den Herrn... Schluss jetzt. Meine Damen und Herren, wir werden sogleich mit der Vorspeise beginnen. Du kolossaler Dummkopf. Tja. Nun lässt man uns warten. Das bisschen Warten verplaudern wir mühelos. Warten. Allein das Wort. Es reißt einem beim A das Gesicht auseinander wie ein endloses Gähnen. Ach, Henry, es gibt wahrlich größere Probleme auf der Welt. Sehr interessant, Gräfin. Fahren Sie fort. Unsere Gesellschaft zum Beispiel. Sie ist vom Glauben abgefallen. Erst haben wir den lieben Gott vergessen, dann haben wir uns von der Politik abgewandt. Seit neuestem glauben wir nicht einmal mehr an die Götzen der Wirtschaft, nicht wahr? Die doch, solange, denn wir so lange erlaubt haben, unsere Angelegenheiten zu regeln. Es fehlt... Es fehlt an Autoritäten? Genau. Keine Eliten, keine Familien, keine Verantwortung. Jeder starrt nur noch auf den Schmutz vor seinen Füßen. Miller hat mal gesagt, noch einen Schritt weiter und wir machen uns selbst zur Vergangenheit. Für unsere Kindeskinder wird die europäische Kultur dann nur noch eine Episode in den Geschichtsbüchern sein. Miller sagt, dass wir endlich Rückschau halten sollen. Das klingt weise. Na, man muss glauben, sonst kann man nichts wissen. Jeder Gedanke hebt sich sonst selber auf, wenn man ihn zu Ende denkt. Deshalb haben die Christen an die göttliche Wahrheit geglaubt, die Aufklärer an die Vernunft und alle anderen an die Nation. So Meister Miller. Das war vorgestern, aber woran soll man heute glauben? An alles. Zum Beispiel an die Liebe. Die Liebe? Gräfin, wir beide wissen, dass kein Fluss jemals freiwillig seine Richtung geändert hat. Kein System schafft sich selber ab. Keine noch so kraftvolle Idee spricht mit dem Nachdruck eines Mündungsfeuers. Es klingt ein wenig zu, wie soll ich sagen? Historisch? Unheimlich klingt es. Das wollte ich sagen. Werter Henry, was Sie da äußern, wurde von mir schon vor langer Zeit bis ins kleinste Detail ausformuliert. Flüsse müssen umgelenkt werden, dazu braucht es eine starke Hand. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen die entsprechenden Passagen aus einer älteren Version unseres Manifests kurz vortrage. Herzlich gerne. Halt, hier liest jetzt zur Abwechslung mal niemand irgendetwas vor. Die Vorspeise. Creme von Topinambur mit sortiertem Kalbsbries. Na also, Generalstaatsanwalt Zuckerbuhler. Pünktlich wie das Finanzamt. Senfbrot? Merci vielmals. Das ist eher was für Deutsche. Der beste Senf kommt vom Rhein. Da sagst du was. Wie geht's der Fortuna aus Düsseldorf? Ich geh jetzt meinen nächsten Rundgang machen. Ihr Vater besaß einen spektakulären Weinkeller, Sir Henry. Er besaß vor allem einen spektakulären Durst. Dieser Wein hier ist älter als Ihr Gesprächspartner, Herr Generalstaatsanwalt. Das will ich auch hoffen. Meister Miller wird wirklich nicht mit uns speisen? Meister Miller wird wirklich nicht mit Ihnen speisen. Das ist unerträglich. Ich habe keinen Appetit. Ruhig, Blutmäuschen. Appetit kommt beim Essen. Das Schicksal ist ein Gesetzloser. Man macht alles richtig und trotzdem heißt es zurück auf Los. Schicksal? Zurück auf Los? Davon kann keine Rede sein. Man muss dem Schicksal das Schöne entgegensetzen. Wir sollten in der jetzigen Situation systematisch vorgehen. Wenn die Betonung auf Vorgehen liegt, bin ich einverstanden. Unser System hat nicht nur die Autoritäten vernichtet, die jeder gesunde Mensch zum Leben braucht, es verhindert auch die Ansammlung von Vermögen. Man betrachte nur einmal den Begriff Vermögen heißt Können. Wie dem auch sei. Wir sind ganz offensichtlich hier, weil Miller uns heute Abend etwas Entscheidendes mitzuteilen hat. Mit Betonung auf entscheiden bin ich einverstanden. Bedenken Sie, Sir Henry, was dieses Können meint, von dem Bo spricht. Ein vermögender Mensch kann Schönes schaffen. Und es ist nicht so, dass ein Spaziergang durch unsere modernen Städte einer Vergewaltigung des ästhetischen Empfindens gleichkommt. Nehmen Sie Düsseldorf. Oder noch schlimmer. Essen. Die Suppe ist in der Tat ausgezeichnet. Ich Staunen stehen Touristenhorden vor dem Kölner Dom. Dann gehen sie nach Hause und jammern über den immer noch zu großen Reichtum der Reichen, der längst auf einen erbärmlichen Rest geschrumpft ist. Schaut mich an. Miller würde jedenfalls sagen, weit entfernt von dem Vermögen, ein Sanssouci zu erbauen, ein Voltaire zu unterstützen oder bei Johann Sebastian Bach eine Fuge in Auftrag zu geben. Oder das Volk auszubeuten und Angriffskriege zu führen. Nicht wahr, Querin? Ich bin der Meinung, wir sollten jetzt sofort unser Manifest beschließen. Zu Kabula, pflichten Sie mir bei. Was wäre das Leben ohne das Schöne? Schönheit ist ein anderes Wort für die Ordnung der Dinge. Schön ist ein Leben, das der Ordnung gehorcht. Ordnung schafft nur der verschriftlichte Gedanke, das geschriebene Wort. Meine Herren, haben Sie eigentlich heute die Zeitungen gelesen? Hast du eigentlich heute die Zeitung gelesen? Wieso? Der Camus hätte heute Geburtstag gehabt. Der Schriftsteller? Goli ist er gewesen. Was? In Algerien. Camus hat gesagt, der Ball kommt nie aus der Richtung, aus der man ihn erwartet. Das sollten sich deine Hoppers, meinte die Ohren, schreiben. Die Regierung zieht sich eine Woche früher als geplant in die Sommerpause zurück. Überarbeitung wird der Grund nicht sein. Natürlich nicht. Der Grund ist die Affäre Terz. Was ist passiert? Tja, in den Zeitungen steht was von Bauarbeiten im Parlament. In Wahrheit ist ihnen ein Minister abhanden gekommen. Finanzminister Terz? Verschwunden? Das interessiert dich? Recht so. Ist dir der Aufenthaltsort von Terz bekannt? Noch nicht. Aber Terz hat sich gemeldet und skandalöse Enthüllungen angekündigt. Verschwundene Akten, Parteispenden, Gazprom, das ganze Programm. Ein Minister kann doch nicht einfach verschwinden. Aufregend, so ein Blick hinter die Kulissen. Was, mein Junge? Was hat dieser Terz überhaupt mit uns zu tun? Und Terzens Anschuldigungen könnten einen politischen Tsunami auslösen. Wenn so eine Chose hochgeht, setzt sie eine Kettenreaktion in Gang. Überschreitung der kritischen Masse, politische Kernschmelze. Wer hat das veranlasst? Da muss doch Miller dahinter stecken, das kann doch kein Zufall sein. Wie reden Sie denn auf einmal? Der Junge hat nicht ganz Unrecht. Dass diese Tatsache ausgerechnet jetzt passiert, wo Miller... Draußen ist die globale Lage zu einem drohenden Orkan angewachsen. Hier drinnen fährt Henry als frischer Wind in alte Segel. Und genau jetzt will Terz den Mund aufmachen. Hat Miller diesen Terz bezahlt, erpresst, entführt? Ich muss doch sehr bitten, Sir Henry. Wir sind hier nicht auf der Bounty. Sondern? Wenn ich Sie richtig verstehe, Dr. Metze, halten Sie den Zeitpunkt für geeignet, unser Manifest zu lancieren? Nein, Bo. Du hast mich nicht richtig verstanden. Sie lagen vor Madagaskar. Eine Stimme wie eine Nachtigall. Die Beilagen bitte in exakt gleich großen Portionen. Stimmt es, dass sich die Abitur schon seit 20 Jahren treffen? Und hatten die Pest an Bord. Und heute ist wohl irgendwie ein besonderer Tag. In Kesseln, da faulte das Wasser. Was Dr. Metze sagen will, die Affäre Terz könnte ein Startschuss für unsere Bewegung sein. Eine konzertierte Aktion könnte ihren Anfang nehmen. Konzertierte Aktion ist das Stichwort. Wir alle gehen bei den Entscheidungsträgern des Landes ein und aus. Ein Mann wie Zuckerbuhler golft mit sämtlichen Verfassungsrichtern. Dr. Metze bestimmt, wie ich vermute, nicht nur die Tonart, in der seine eigene Zeitung singt. Gräfin Quirin trinkt Tee mit dem alteingesessenen Adel. Bo Lundgren ist Vorsitzender des Schriftstellervereins und ich sitze in den Vorständen DAX-notierter Unternehmen. Es wird ein leichtes sein, diesem Land den Kopf abzuschlagen. Hinter uns Rümpfe, nichts als Rümpfe, auf die wir neue Köpfe spießen. Also bitte nicht beim Essen. Alte Rümpfe, neue Köpfe, stand das nicht in meinem letzten Roman? Na, fragt sich nur... Fragt sich nur, was? Wenn ich Ihnen vorrechne, was eine solche Operation kosten würde, wären Sie von der Summe hoffentlich nicht überrascht. Sir Henry. Pardon? Quirin will wissen, wer das alles bezahlen soll. Ich möchte es so formulieren. Bei noch so zügellosem Lebenswandel müsste ich 500 Jahre alt werden, um das Vermögen meiner Familie durchzubringen. Sie planen also tatsächlich, Miller mit beträchtlichen Summen zu unterstützen? Ich bin nicht als ein Mann bekannt, der Worten keine Taten folgen lässt. In den endlosen Weiten Brandenburgs gibt es billige Söldner. Menschen von preußischem Schlag, die von den Verhältnissen zu unwürdigem Nichtstun verdammt sind. Mein Erbe hat es mir in den letzten Jahren erlaubt, eine Kompanie aufzubauen, die jetzt auf mein Kommando wartet. Unser Neuer ist ja ein rechter Tausendsasser. Ach was, erst zitiert er mich, dann blüfft er. Sir Henry, Hand aufs Herz. Wenn Sie so schlagkräftig sind, wozu brauchen Sie dann uns? Ach Mädchen, sei nicht blöd. Der Junge ist allein. Soll ich allein durch die Straßen streifen, an Häuserecken meine Botschaft herausschreien, zum Schluss auf Leute schießen? Eine Ein-Mann-Revolution ist nicht mehr als ein Wahnsinniger. Meine Kraft braucht eine geistige Heimat. Schön gesagt. Schön gesagt. Chapeau. Schnick, schnack. Erst einmal wollen wir den Leuten den Weltenschwachsinn in die Gehörgänge brüllen. Sie meinen wohl Anwiehern gegen das Establishment. Wollen Sie mich etwa mit einem Pferd vergleichen? Möchte noch jemand etwas Wein? Raus damit, Bohlundgren. Bekennen Sie sich zu einer Änderung? Nein, zu einer Abschaffung der Verhältnisse? Für mich ist das Gespräch beendet. Seid ihr bereit für den alles entscheidenden Kampf? Mal langsam, Junge. Man muss wissen, wohin die Reise geht, bevor man Dampf auf die Kessel lässt. Liebe Lena, ich brauche Ihre Hilfe. Eine kleine Auskunft. Sie suchen sicher das Badezimmer. Steckt Miller hinter der Affäre Terz. Was für ein Terz? Finanzminister Terz. Ein klitzekleiner Hinweis, liebe Lena. Ich bin die Haushälterin. Wir haben einander erkannt. Gleich am Eingang. Du und ich, nicht wahr? Für Sie immer noch Sie und Fräulein Lena. Wir sind aus demselben Holz. Wir wollen nur eins: Handeln, zupacken. Ich könnte 108.000 Terze verschwinden und wieder auftauchen lassen mit diesen Händen. Lassen Sie mich sofort los. Sie werden es mir sagen, Fräulein Lena, alles sagen. Ich gebe Ihnen 3 Sekunden. 21, 22. Echt? Echt? Echt? Echt? Echt? Echt? Ah. Recht so schlagen und geschlagen werden. Lena? Was zum Teufel? Das ist Meister Miller. Soll er jedes Mal die Treppe runtersteigen, wenn er ein Glas Wasser will? Ich bin hier, Meister. Sir Henry ist bei mir. Das trifft sich gut. Bringen Sie ihn rauf. Die Geschichten glauben abgefallen. Dass die Geschichten Götzen der Wirtschaft. Ganz im Gegenteil. Miller hat ihn eingeladen, also ist er ein feiner Kerl. Vielleicht ein bisschen militärisch. Ein bisschen? Miller hat unsere Revolution nie als eine blutige bezeichnet. Eine Revolution ist immer blutig. Angst hat nur, wer verliert. Schau an, schau an. Schau an, der alte Bo. Und ich dachte, wir beide kämpfen eher mit Worten. Erst einmal gilt es... Sir Henry? Hier drüben. Verzeihen Sie die Vorhänge am Bett. Sie dienen der Pietät angesichts des Verfalls. Bitte setzen Sie sich. Es freut mich sehr, dass wir uns endlich... Naja. Ich habe Ihr Haus mit großen Hoffnungen betreten. Tod und Willkür sind Brüder, Henry. Was das anbelangt, haben wir zwar eine Stimme, aber eben keine Wahl. Erlauben Sie mir, gleich zur Sache zu kommen. Da unten sitzen die großen Habitués und wirken also... ein wenig derangiert. Ihr persönlicher Zustand, Miller, scheint mir eine ernsthafte Gefahr für die Gruppe zu sein. Ach was, Henry, mein Tod ist nicht wichtig. Wir sind ein Kollektiv. Es darf keine Bedeutung haben, wenn einer ausfällt. Und sei es für immer. Aber als Kopf der Gruppe haben Sie die wichtigste Aufgabe. Im Gegenteil. Genau genommen bin ich völlig verzichtbar. Jedem Abitur kommt eine Rolle zu. Ich dagegen war immer nur für den Zusammenhalt zuständig. Jetzt muss ich beweisen, dass Ideen den Menschen überleben, der sie hatte. Miller, da unten wird reichlich ziellos dahergeredet. Hinter den Kulissen wirkt jedes Theater chaotisch. Unterschätzen Sie die Habitués nicht, Henry. Als Dompteur der Massen stellt sich Bo auf jedes Podest. Für Frauen und Finanzen haben wir Gräfin Quirin, deren Wirtschaftssinn es mit der Europäischen Zentralbank aufnehmen könnte. Und Metze ist ein erfahrener Förster im medialen Blätterwald, während Zuckerbuhler das Unrecht, das jede Veränderung begleitet, für recht erklären kann. Sie sehen, die Abitui stehen auf ihren Positionen. Aber Sie, Sir Henry, kennen Sie Ihre Rolle? Mein Platz ist dort, wo Menschen einander mit den Werkzeugen unserer Vorväter überzeugen. Große Schlachten werden am Reißbrett entschieden, nicht auf dem Feld. Gehen Sie zurück zu den anderen, Henry. Positionieren Sie sich. Ihr autoritätsgläubigen Deutschen, denkt doch mal an die WM 58, oder? Da haben die Brasilianer auch nur auf dem Feld gewonnen. Wo sonst? Aber vorher haben sie gegen den Trainerstab gemotzt und sich am Ende selbst aufgestellt. Mit Pele und Garrincha. Deine Hoppers haben aber kein Pele. Wölfli, hier unten am See liegt ein Wasserflugzeug. Wahrscheinlich mit amtlicher Sondergenehmigung. Bei euch Deutschen ist Sozialneid immer noch salonfähig, gell? Sir, da sind Sie ja. Mir ist nicht wohl in diesem Haus. In der Küche ist ein Lautsprecher. Die Gegensprechanlage eines Pflegefalls. Sie wissen? Verzeihung, aber Ihre politischen Reden, Sir, ich erkenne Sie kaum wieder. Seit Sie die Unternehmensleitung übernommen haben, gehört Ihre Kraft doch dem Bewahren der Verhältnisse. Sie kämpfen seit Jahren auf der Gegenseite und ich verstehe nicht... Es reicht. Ein für allemal. Deine Angelegenheiten finden in der Küche statt. Dein Manifest ist ein schlechter Witz, Bo. Vor allem der Mittelteil. Mit schlechten Witzen kennen Sie sich ja aus, Dr. Metzel. Meine Herren, die Dame, habe ich was verpasst? Ihr Kalbsbries. Wir sind gerade bei Bo's neuester Fassung des Manifests. Ein Vorzeigefall an Unausgegorenheit und Ignoranz. Ich darf doch wohl bitten. Es gibt in diesem Haus keinen Kopf, den eine klarere Vorstellung des idealen Staates bewohnt als den meinen. Ich könnte euch diesen Staat mit Worten zeichnen, bis in alle Einzelheiten, bis ihr ihn klar vor Augen seht, wie eine Erinnerung, die seit dem ersten Atemzug am Grund eures Wesens geschlummert hat. Ach, er ist so ein Poet. Und was passiert nach dem Erwachen? Was wohl? Man steht auf, man erhebt sich. Gute Idee. Nur im Handeln erkennt der Mensch sich selbst. Er handelt, erkennt sich und erstarrt, vom Schreck gefroren. 6 Jahrzehnte war unser Land schockgefroren nach den letzten Ereignissen, die historische Kraft besaßen. Das reicht. Die historische Entscheidung ist zu einer Sache von Welten, Sekunden geronnen. Wer sich zuerst erhebt, dem wird der nächste Happen Geschichte gehören. Das Ob ist zerschmettert. Es lebe das Wann, Wo und Wer, aus dem Ich ein Jetzt, Hier und Wir zu machen gedenke. So forsch, Sir Henry. Was hat Miller Ihnen gesagt? Wie bitte? Sie waren doch heimlich bei Miller, oder etwa nicht? Sie können mich nicht für dumm verkaufen. Ich schlage vor, dass der Reihe nach jeder noch einmal seinen Standpunkt formuliert. Kurz und knapp. Sagen wir maximal 3 Sätze. Hervorragende Idee. Das wird uns voranbringen. Dr. Metze, ich möchte den Anfang machen. Also, Europa spielt wie ein dummes Kind in den Trümmern seiner Kultur. Wir müssen wie Eltern sein, die behutsam, aber konsequent die Richtung weisen. Die Menschen sehnen sich nach starken Schultern, kräftigen Stimmen, unbeirrbaren Schritten. So lauten meine 3 Sätze. Liebe Gräfin, mit Verlaub, Sie sind es doch, die sich nach starken Schultern, Stimmen und Schritten sehnt. Sie dürfen das ruhig zugeben. Die Gräfin meint, dass den Leuten die geistige Reife fehlt. Die Infantilisierung der Gesellschaft ist nicht zum Aushalten. Erwachsene Menschen lesen Zauberbücher, laufen mit den Klamotten von 8-Jährigen herum und wundern sich auch noch über ihre Orientierungslosigkeit. Statt die Aufklärung historisch zu behandeln, sollten wir sie lieber zu Ende bringen. Im Gegenteil. Die Aufklärung hat doch dazu geführt, dass heutzutage jeder sein eigenes Rechtssystem ist. Und sobald es brenzlig wird, weiß keiner, wo es lang geht. Nehmen wir folgenden Fall. Ein Kind wird entführt, meine Leute fassen den Täter, er allein weiß, wo sich das Kind befindet. Meine Leute tun alles, um ein Leben zu retten, packen den Verbrecher ordentlich ins Genick. Und was macht das System? Erklärt den Täter zum Opfer und uns zu Folterknechten. Damals war Terz noch Innenminister. Terz. Gutes Stichwort. Unter meiner Anleitung werden wir die Affäre Terz systematisch gliedern, alle Fakten zusammentragen. Unter Ihrer Anleitung? 21.20 Uhr, Variation von Fisch auf Zucchini-Beet und marinierten Salaten. Brasilien und die Hoppers. Das ist, als wolltest du Elefanten mit Ameisen vergleichen. Was ich gesagt habe. Wenn eine Equipe einen starken Willen hat, ist der Anführer austauschbar, oder? Und wenn nicht? Dann hilft dem schwachen Körper auch kein starker Kopf. Na los, Zuckerbude. Drei Sätze. Kein Problem. Ich sage Ordnung. Nichts außer Ordnung garantiert das menschliche Zusammenleben. Gerechtigkeit, Freiheit, Verantwortung. Das sind die Namen einer grandiosen Traumtänzerei. Wir brauchen einen Staat, der sich allein dem Gesetz der Ordnung verpflichtet. Alles andere ist nebensächlich. Gar nicht schlecht. Ich werde das mal notieren. Das waren aber vier Sätze. Nun werde ich wieder das Wort erheben. Fünf! Der Jurist hält sich nicht an die Regeln. Was doch gut sein muss. Ich streiche den ersten Satz und setze ein Semikolon zwischen Satz 4 und 5. So wollen wir es machen. Und jetzt du, Bo. Erstens, die Würde des Menschen ist durchaus antastbar. Zweitens, solange alles zu seinem Besten geschieht. Drittens, niemand, der bei klarem Verstand ist, kann sich der zwingenden Logik einer sanften Diktatur verschließen. Du meine Güte. Soll ich das wirklich aufschreiben, Bo? Gut, weiter. Stichwort sanfte Diktatur. Wie soll das genau aussehen? Einer nach dem anderen. Alternativlos. So sieht's aus. Es geht ja gar nicht um alles oder nichts. Es geht nur um Europa. Oder nicht Europa. Ich werde meine Sätze neu fassen. Leg das Manifest weg, Bo. Zuckerbula. Was folgt auf die Aktion Terz? Was heißt sanfte Diktatur? Menschenwürde und Menschenfreiheit. Ich meine, Freiheitswürde stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. Besonders wenn Freiheit in Wahrheit Sicherheit meint. Wer hat den Begriff Freiheit eigentlich auf den Tisch gebracht? Damit ist nichts anzufangen. Das waren Sie selbst. Eben gerade. Achtung, bitte. Am Anfang war das Wort. Es gilt, Gottes Werk zu vollenden und eine Unterschrift darunter zu setzen. Oder nein, warten Sie. Wo Lundgren? Lena, hol mir Lundgren rauf. Sofort. Du legst jetzt das verdammte Manifest weg. Dr. Metze, wenn Sie mich ein weiteres Mal unterbrechen, werde ich mich beschweren. Über Sie. Bei Meister Miller nämlich. Ich werde dir gleich zeigen, wo Lundgren? Nicht jetzt. Zu Meister Miller. Ah. Na, Metze, alter Lümmel, da werden Sie blass. Die Infantilisierung der Gesellschaft? Erwachsene Menschen lesen Zauberbücher. Ohne Zettel und Krähen, gleich in medias res. Ach, ohne Manifest? Ich meine, gewiss. Ist Ihr Zustand erträglich, Meister? Den Umständen entsprechend. Ich kenne einen hervorragenden Arzt. Er findet eine Druckstelle am linken großen Zeh und weiß alles über Ihre Leber. Für meine Gesundheit, beziehungsweise deren Gegenteil, sind andere zuständig. Wollten Sie nicht eine Grundsatzerklärung vortragen? Lieber Lundgren. Aber sicher, sofort. Sichtum ist der Naturzustand der Demokratie. Denn erst im Sichtum ist die Demokratie so, wie sie immer sein sollte. Nietzsche, beinahe jedenfalls. In der Tat, wir leben mit fremden Sätzen, bis sie eines Tages zu eigenen Sätzen werden. Und von wem ist das? Niemand, der bei klarem Verstand ist, kann sich der zwingenden Logik einer sanften Diktatur verschließen? Um eine diktatorische Ausgestaltung werden wir nicht herumkommen, das ist richtig. Vor der Diktatur steht die Demokratie wie der Hefeteig vor dem Sandwich. Bitte? Der Hefeteig bläht sich träge auf, während das Sandwich Flexibilität, Meister. Mobilität. Im Zeitalter der Sachzwänge sind demokratische Verfahren wie der Versuch, ein Pferd von hinten aufzuzäumen. Ein wildes, freiheitsliebendes Pferd. In allen aufstrebenden Ökonomien weiß man das. Genauer wo? Miller, spreche ich alles aus, was es hier zu sagen gäbe, bräuchten wir länger als Ihre letzten Minuten. Kann ein Satz, kann Sprache mehr als eine Zusammenfassung sein? Bei Tisch habe ich gefordert starke Schultern, kräftige Stimmen, unbeirrbare Schritte. Stark und unbeirrbar werden wir, die Habitués, eine Galionsfigur ins Rampenlicht schieben, einen Führer. Nein, einen Informationsvermittler, einen positiven Demagogen. Wen sehen Sie in dieser Position? Aber Miller, nicht doch. Die Zeit wird uns den richtigen weisen. Unsere Beschlusskraft wird die allergrößte sein. Was wäre Ihre erste Entscheidung? Es gäbe viele Entscheidungen, aber die erste, der Welt den Stillstand zur Bedingung machen. In der Tat gilt es, den Fortschritt einzudämmen. Den Lungen Luft, der Schönheit Raum. Lundgren, bringen Sie Ordnung in Ihre Gedanken. Ordnung ist das gut sitzende Korsett für eine Weltgemeinschaft, in der Form und Inhalt keine Gegensätze mehr sind. Vorhin noch sagte ich zu den anderen, wir brauchen einen Staat, der sich allein dem Gesetz der Ordnung verpflichtet. Sonst wird Europa, also der europäische Fisch, von einem arabischen verschlungen, den dann kurze Zeit später der asiatische frisst. Na gut, Lundgren, ich sehe, Sie sind zumindest frisch und bei Kräften. Sind Sie bereit für den entscheidenden Augenblick? Werden Sie folgen, wenn einer voranschreitet? Und wie ich schreiten werde, Miller. Immer voran. Gehen Sie zurück zu den anderen. Vielleicht bräuchte ich andere Schuhe. Überhaupt ein neues Outfit. Repräsentativer. Da nehmen Sie. Das ist eine gute. Kubanisch. Bitte sehr. Oh, wunderbar. Herrlich. Und Miller hat doch sicher, na bitte, Single Malt 18 Jahre, die grünen Hügel Schottlands in jedem Tropfen. Danke. Vielen Dank. Danke. Was ich Sie zu diesem Terz fragen wollte. Hirschfilet im knusprigen Brotmantel auf Pilzschaum und Preiselbeeren. Ich muss gehen, war nett. Warten Sie. Philipp! Jawohl, Sir. Bring den Hirsch des Staatsanwalts hierher an die Bar. Brotmantel, Pilzschaum. Zu wahr, um schön ist es, wahr zu sein. Schön wahr. Man verhört uns in allen Regeln Kunst. Zurück an den Tisch, auf der Stelle. Lassen Sie den Staatsanwalt in Ruhe essen. Das ist ein freies Land. Wir werden den Feinden der Freiheit Ravioli bieten. Das gerät hier alles außer Kontrolle. Ewig wert am längsten. Ewig wert. Wir werden uns ein Naturschutzgebiet machen, in dem sich die Menschheit vor sich selber schützt. Wir werden ein großes Wir sein. Wir werden Frieden sein. Das sind meine drei Sätze. Verdammt nochmal, so besoffen kann man doch gar nicht sein. Oh doch, das kann er. Meister Miller, da unten gerät alles außer Kontrolle. Psst, Kindchen, setz dich und hör zu. Alles läuft gut. Was also diesen Terz betrifft, den hab ich aus Bretagne geholfen. Bredouille. Naja, gut. Wusst ich's doch. Sie haben mit der Angelegenheit zu tun. Mir können Sie's ruhig sagen, Zuckerbula. Dieser Skandal, der das ganze Land in Aufruhr versetzen soll, wird von den ABTE inszeniert und dirigiert, nicht wahr? Der ist 17, ein Zuckerpüppchen. Wer? Der Skandal, Terz, der alte Haudegen einfach durchgebrannt. Mit dem Püppchen, ich kann's verstehen. Man lebt heutzutage in sehr verengten Behältnissen. Ja. Was reden Sie denn da? Er meint... Halt endlich mal die Klappe, Philipp! Ich werde eine Uniform benötigen. Bock und Gütiger, wie geht es Meister Miller? Eine Uniform? Eine Uniform lässt die Herren stramm stehen und die Damen auf die Knie fallen. Wie Sie das hören? Wenn er die Terz mit dem Zuckerpüppchen verschwinde, macht er am besten ein Politikum aus. Paukt ordentlich auf die Raue. Das deckt seinen Abgang. Wir werden sehen, das Schwein folgt. Das Volk schweint. Schweigt. Ja, folgt. Vielleicht verstehen Sie jetzt endlich, was ich meine, Sir. So, Kollege Terz trinkt seinen Kuba Libre da, Libre jetzt. Wahrscheinlich auf den Maldiven, auf den Maldiven. Ich fass es nicht. Das ertrag ich nicht. Der Ärmste, ein Idealist, noch ungebrochen. Meister, wir sollten... Lena, es läuft alles nach Plan. Diese Krise muss Henry überwinden, wenn er die Abitue hinter sich versammeln will. Aber dieser Philipp... Hier ist was faul, Sir. Das will ich Ihnen schon die ganze Zeit erklären. Habe ich's gesagt? Kein Staatsstreich. Bloß eine schmutzige Affäre. Jämmerlich. Sie meinen ein Kasperletheater, Sir. Das ist ein Kasperletheater. Oder eine Falle. Wir sollten verschwinden, sofort. Wie die Herren wünschen. Dann brechen wir ihn auf. Sie bleiben hier, Zuckerbula. Sie müssen sich äußern. Terz ist die einzige Hoffnung der ABT. Mal sehen, ob die Gräfin was übrig gelassen hat. Zuckerbula ist wieder soweit. Ich kümmere mich um ihn. Aber Ruhe bewahren, Kindchen. Eine marineblaue Uniform, ein weißer Gürtel und weiße Lederschuhe. Jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch, Bo. Als ich jung war, liebte ich einen wie Henry. Ich bitte dich, Quirin, worauf willst du hinaus? Na, ich könnte doch für Sir Henry sprechen. Weiße Handschuhe, jeden Tag ein neues Paar und dann im offenen Wagen entlang der Via Appia Nuova. Warum eigentlich nicht, Mäuschen? Hauptsache, es geht mal weiter. Aufgepasst. Hier kommen Sir Henrys drei Sätze. Handeln, handeln, handeln. Das war's. Bravo. Gut getroffen. Handeln, handeln und nochmal handeln. Sonst tanzen einem die Spieler auf der Nase rum. Heutzutage macht eh keiner mehr das Maul auf, oder? Die Zeiten sind passé, wo die Spieler noch ein eigenes Hirn hatten. Und Maradona in Mexiko? Der wollte streiken und nicht in der Mittagshitze spielen, nur für die Fernsehzuschauer. Ja, bravo. Und was hat's ihm gebracht? Als ihm die FIFA einen Maulkorb verpasst hat, hat keiner mehr mitgemacht. Mutterseelen allein stand er da. Apropos allein, wie lange sitzen wir eigentlich schon? Ich bin immer alleine mit diesem Ich. In jeder Minute schiebt mir das Leben dieses Ich zu. Ich wie, ja, wie einen schwarzen Petrus. Als Jurist bin ich ganz oben. Ganz oben, aber dafür zahle ich einen gastronomischen Preis. Aber dafür zahle ich. Immerzu sage ich, ich soll immerzu dieses Ich sein. dieses Nichts, das ist ich. Ich will kein Ich sein, sondern ein Wir. Ein Unsere Majestät Zuckerbulle. Zuckerbulle. Majestät? Achtung, Herr Generalstaatsanwalt. Jetzt mal Schwamm beiseite, Mädel. Hier kommt die Abkühlung. Danke. Kleine, ich kann allein aufstehen. Also können wir dieses Kasperle-Theater jetzt vielleicht beenden? Kasperle-Theater? Brauchen Sie Ihren Hirsch noch, Gräfin? Sie tropfen auf den Perser. Kinder, bitte. Jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen. Sonst wird das heute nichts mehr. Dr. Metze, ich muss Sie darüber informieren, dass in der Sache Terz... Weiß ich doch alles, Henry. Ich bin dran. Hör zu. 30 Jahre lang stehen unsere angehenden Politiker mit Tapetentisch und Sonnenschirm in der Fußgängerzone herum. Kein Wunder, dass sie zu Flugblättern und Luftballons geworden sind, wenn sie eines Tages oben ankommen. Es ist also, und jetzt kommen meine drei Sätze. Ich wollte schon einhaken. Also, es ist völliger Blödsinn, dass die Bürokratie denjenigen belohnt, der am längsten durchgehalten hat. Die politische Spitze ist keine Spitze, sondern ein breit getretenes Plateau aus plattgetretenen Köpfen. Folglich ist es völlig sinnlos, weiter am Parteiensystem festzuhalten. Henry, gehen wir auch mal zusammen raus? Wir sind ja jetzt bald der neue Anführer. Wir könnten uns mal austauschen, nur Sie und ich. Lass mich in Frieden mit dem Gequatsche. Ich will zuhören. Aber die neue Spitze, unsere Spitze, wird nach außen nicht mehr sein als ein Pressesprecher, der für eine Bewegung steht, die diese Bezeichnung verdient. Reden Sie weiter, Dr. Metze. Das mit der Parteienabschaffung interessiert mich. Ich bin fertig. Fertig? Aber Sie haben doch noch gar nichts gesagt. Wie weit ist der Schwertfisch? Und wo ist der verdammte Fenchel? Den solltest du dünsten, du Idiot. Ich verstehe nicht, warum du eben ausgerechnet Kasperle-Theater gesagt hast. Du warst auch gar nicht dabei, als ich das Wort benutzt habe. In 10 Minuten geht der Hauptgang rauf. Vielleicht hast du ja von woanders mitgehört. Wieso denn? Endlich redet Dr. Metze mal Klartext. Der Pressesprecher ist der Prophet unseres Manifests. Die Abiturien müssen nur die Fäden ziehen. Schon hebe ich in der Staatskarosse winkend den Arm. Lass mich endlich mit deinen Diktatorfantasien in Ruhe, Bo. Zählen die Sätze jetzt alle noch mit rein? Diktatorfantasien? Jede Revolution zieht eine Diktatur nach sich. Fahren Sie in die Länder der Revolutionen und graben Sie den Boden um. Knochen und Schädel werden meine Beweise sein. Weiter, Metze. Durch was wollen Sie die Parteien ersetzen? Und vor allem, mit welcher Aktion wird das bestehende System gestürzt? Immer eins nach dem anderen. Ich will jetzt endlich wissen, was hier eigentlich geplant wird, wenn es nicht um Terz geht. Um was dann? Ich sollte mir das Rauchen angewöhnen. Das hat so was Staatsmännisches. Findet ihr nicht? Ich würde mich freuen, Henry, wenn du mir jetzt endlich mal deine drei Sätze nennen würdest. Zur Hölle mit den drei Sätzen. Haben Sie noch eine Zigarre, Sir Henry? Unterbrechen Sie mich nicht, Sie Schnorrer. Hier ist ein Rüpelbuch. Ein stilloser Rüpel. Du hältst dich jetzt an die Spielregeln, Henry. Drei Sätze, wie alle anderen. Dieser Satz, Punkt, ist Punkt. Drei Sätze, Punkt. Ich nehme mal Henrys Hirsch. Können denn alle nur noch ans Essen denken? Schluss mit der Völlerei. Lena, wo bist du? Alles abräumen. Was glauben Sie, was ich hier versuche? Aber Sie haben doch den Masterplan, Dr. Metze, nicht wahr? Warum äußern Sie ihn dann nicht? Weil du nichts verstehen würdest, du Kind mit deinen Spielzeugsoldaten. Hier wird ernsthaft gearbeitet. Hier verrennt sich niemand in irgendeinen Terz. Irgendwas stimmt nicht mit dir und diesem Miller. So? Und was ist mit dir und diesem Henry? Behalt die Nerven, Lena, ich bitte dich. Das ist eine Falle. Wir sollten verschwinden, Sir. Ha, jetzt hast du dich verplappert. Verflucht. Da, das ist für die Salzkruste. Die Gegensprechanlage, stimmt's? Nimm den flachen Teller, ja? Ach, ist mir doch. Stücke vorsichtig wenden. Wie funktioniert das Teil? Komm, sag's mir. Finger weg. Sir Henry, gleich gibt's Schwertfisch. Langsam begreife ich, was das für ein Tag ist. Die Menschen beginnen auf dem Vulkan zu tanzen. Wie Eidechsen spüren sie das Bevorstehen eines großen Bebens. Vielleicht hat man mich gar nicht herbestellt, um die Abitier zum Ziel zu führen, sondern um ihrem Untergang beizuwohnen. Sir Henry, bitte, was soll ich denn noch tun? Vielleicht würde es dich ja reizen, im Dienst einer großen Sache zu stehen. Oh, Henry ist heißblütig und unverschämt. Aber wer kann heutzutage noch Beethoven auswendig spielen? Ein Adliger. Nur ein Adliger. Das ist die Marseillaise. Versuchen wir es so. Guck mal, hier. Das sind mindestens 10.000. Hübsche, bunte Scheine. Und ich habe so viel davon, dass es mir nichts bedeutet. Was bin ich, wenn die einzige Sache, die die ganze Welt regiert, für mich keinen Wert besitzt? Genau, ein gefährlicher Mann. Ist Bestechung nicht unter Ihrer Würde? Würde, hätte, könnte. Ich will eine Auskunft. 1.000. Eine Erklärung, was hier eigentlich gespielt wird. 2.000. Aber ich weiß doch gar nichts. Auch das lässt sich ändern. Sie haben Zugang zu Millers Räumen. 3.000. Haben Sie kein Ehrgefühl? Was glauben Sie, für wen wir uns da drinnen die Köpfe rot reden? Für Sie? Für mich? Sie sind die einfache Frau von der Straße. Es sind Ihre Belange, die wir zu bessern suchen. Mir geht's gut. Vielen Dank. So? Warum starren Sie dann auf das Geld? Weil außer Zahlen nichts mehr zählt. Weil alles untergegangen ist, was lebenswert war. Und das hier wird auch untergehen. Also was ist? 4.000. Haben Sie Zugang zu Millers Räumen oder nicht? Ich habe Zugang zum Silberbesteck. Sie könnten Geschichte beeinflussen, mitgestalten. Geschichte ist, soviel ich weiß, etwas Vergangenes. Und Sie bieten mir Geld an, das nach Ihren eigenen wirren Plänen schon bald nichts mehr wert sein soll? Ach, das nehmen wir einfach mal zum Anlass, diesen plumpen Bestechungsversuch zu beenden. Warum läuft hier alles so streng nach Zeitplan? Weil Miller das so wünscht. Um 21.40 Uhr Schwertfisch, um 22 Uhr Crème Brûlée. Von Geschichte war auch die Rede. »21.40 Uhr. Wenn das ein Spiel wäre, würden die Hoppers jetzt ihr Tor kassieren.« »Die Grasshoppers. Besser noch, der GC hält eben durch bis zur letzten Minute. Wenigstens das, gell?« »Wer es am Ende verliert, hat trotzdem nicht gewonnen.« »Schlussendlich kommt's immer nur darauf an, mit Würde unterzugehen. Wie Abdon Porte.« »Abdon Porte? Aus Uruguay?« »Spielt als Volksheld 200 Partien für National. Und als er schwach wird und sie ihm den Schuh geben, oder, da schießt er sich in den Kopf. Nachts, im Stadion, mitten auf dem Feld. Tot war er dann trotzdem. Ein Loch ist im Eimer, oh Henry. Oh Henry, ein Loch ist im Eimer, oh Henry, ein Loch. Endlich erwische ich Sie allein, Sir. Hören Sie mich an. Oh, Henry. Die Gegensprechanlage in der Küche kam mir gleich komisch vor. Sir, hier sind überall Mikrofone und Lautsprecher. Was sagst du da? Kein Zweifel, die Räume werden überwacht. Alle. Eine allumfassende Raumüberwachung. Können wir gehen, Sir? Bitte. Gehen? Wie spät ist es? Wie spät? Wir sind in Gefahr. Ich bin ganz... So, Henry. Hübsche musikalische Einlage. Aber jetzt kehren wir mal zur Tagesordnung zurück. Ach, gibt es eine, Dr. Metze? Aber ja, lass dich bloß nicht davon verunsichern, dass es bei uns manchmal ein bisschen wild zugeht. Ein bisschen wild. Bedenken Sie die Lage, Henry. Wir kommen seit vielen Jahren zusammen. Meister Miller war unser Mentor und Freund, das schlagende Herz der Gruppe. Und jetzt plötzlich kannst du dir nicht vorstellen, wie sich jeder von uns fühlt, wie ich mich fühle. Doch, schon. Na also? Nicht immer beherrscht der Verstand vollständig das Gefühl. Das heißt aber nicht, dass hier irgendjemand vergessen hat, worum es geht. Ach ja, und worum geht's? Du Grünschnabel. Weißt du überhaupt, wen du vor dir hast? Ich kann Deutschland mit ein paar Telefonaten ins Chaos stürzen. Etwas genauer, bitte. Schon jetzt schreiben meine Leute die existenzielle Bedrohung bis in die hintersten Winkel der Dorfkneipen. Ein paar Schlagzeilen und das Volk bunkert Nahrung, fürchtet Turbane oder rennt zum Arzt. Die Trompeten von Jericho gehorchen mir wie ein gut trainiertes Orchester. Auf der Klaviatur der Panik spielen wir jedes beliebige Lied. Vogelgrippe, Klimakatastrophe, islamistischer Terror. Sämtliche Testläufe der letzten Jahre waren ein voller Erfolg. Hysteria, die Göttin der Massen, ist Wachs in meinen Händen. Da ist was dran. Heute Abend sind wir gar nicht schlecht vorangekommen. Wir haben ein Grundsatzpapier entworfen, auf das wir unsere gemeinsame Zukunft stützen können. So. Ich verstehe. Sie sind also der neue Anführer. Sie haben einen Trumpf in der Hinterhand. Bleib auf dem Teppich, Junge. Man muss einfach wissen, wie man die Querköpfe da drinnen zum Nehmen hat. Wenn die Abitur angepasste Typen wären, würden sie wohl kaum hier sitzen. Sehr schön, Dr. Metze. Geben Sie mir noch 2 Minuten. Ich bin gleich wieder da. We're interested in human rights for not just ourselves, the Muslims, angehenden Politiker mit Tapetentisch, or just ourselves, the Christians, or just ourselves, the nationalists, Flugblättern und Luftballons. But we're interested in human rights for every one of the 22 million. Völlig sinnlos. Weiter am Parteiensystem. Man gibt dem Menschen Feuer und schon brennen die Städte. Man gibt dem Erz und er schmiedet das erste Schwert. Schickst du ihn in die Natur, kommt er mit Schlangengift und tödlichen Pilzen zurück. Ohne Menschen wäre die Welt am besten dran. Auch die Tiere müssen weg. Die sind doch schon böse genug. Vielleicht können die Pflanzen bleiben. Prost. Das Ende der Politik verkünden. Der Welt die Politik als Möglichkeit unmöglich machen. Schwertfisch, Lundgren. Ach, bitten Sie Sir Henry um eine Zigarre für mich. Ein Teufel werde ich. Sie haben doch einen gewissen Draht zu unserem jungen Wilden. Kann das sein? Henry gibt doch nur an mit. Ich bin's, Überraschung. Blutrünstigkeit. Naja. Treten Sie näher, Henry. Man mit spricht Blut gerade kennt von Henry Ihnen. Sich aus. Eine Abhöranlage. Er war aussehen wie ein Musterschüler aus gutem Haus. Dann hatte Philipp recht. Ich verlange eine Erklärung. Was? Ist unser Henry ein richtig scharfer Hund? Tatsächlich. Ihr müsst euch das vorstellen. Als junger Mann unterhielt Henry einen ganzen Tierpark auf seinem Anwesen. Lauter seltene Exemplare, um die er sich jahrelang eigenhändig gekümmert hat. Dann verschwand er für eine Zeit ins militärische Trainingscamp. Als er zurück war, wurden eines Morgens sämtliche Tiere tot aufgefunden, völlig zerfetzt. Tierpark? Trainingscamp? Die Geschichte kenne ich doch. Da war ein wilder Braunbär in ein herrschaftliches Anwesen eingedrungen und hat ein Massaker angerichtet. Das stand damals in den Klatschblättern. Nicht in den Klatschblättern, du Trottel. Ich habe das damals geschrieben. Sonst hätten sie Henry ins Irrenhaus gesteckt. Wegen so einer tragischen Geschichte. Gleich als die Sache auf meinen Tisch kam, sagte ich zu Miller, das ist unser Mann. Es gab gar keinen Bären? Der Junge ist paramilitärisch ausgebildet. Henry war das fehlende Glied in unserer Kette. Aber er ist doch nicht gefährlich. Na, Henry, halten Sie sich für gefährlich? Und Sie, Meister Miller? Wie gefährlich ist ein Mann, der sich hinter Vorhängen versteckt und seine Gäste belauscht? Nicht so streng, junger Freund. Sie missbrauchen mein Vertrauen. Wollen Sie mich der Polizei ausliefern? Der Polizei? Was für eine absonderliche Idee. Gönnen Sie einem kranken Mann doch das Vergnügen, mit etwas technischer Hilfe ein letztes Mal am Treffen seiner Freunde teilzunehmen. Technischer Hilfe? Ich kann nicht aufstehen. Wollen Sie das einsehen? Nein. Oder doch? Dann ist ja alles in bester Ordnung. Gleich 22 Uhr. Ist es soweit? Grande Finale. Da sollte doch eine Serviette am Fenster flattern. Da flattert aber nirgends nichts. Wenn das Zeichen ausbleibt, startet der Einsatz zum vereinbarten Zeitpunkt. Gib mal den Funk. 2:39:10. Bitte kommen. 2:39:10, ich höre. Volle Bereitschaft. Seid ihr auf euren Plätzen, Leute? Wir haben hart gearbeitet. Unsere Recherchen waren präzise, unsere Kommunikation nützlich. Ich werde jetzt das Ergebnis der Zusammenkunft verlesen, unser Manifest. Augenblick mal. Und das Manifest ist immer noch... Ach, Sir Henry, es heißt, Sie hätten Zigarren. Herr Wanners, bitte. Los, Dr. Metze, lassen Sie die Katze aus dem Sack. Ich muss. Ich werde. Also, Zukunftsagenda der Abitur. Europa spielt wie ein dummes Kind in den Trümmern seiner Kultur. Wir müssen wie Eltern sein, die behutsam, aber konsequent die Richtung weisen. Nichts außer Ordnung garantiert das menschliche Zusammenleben. Die Menschen sehnen sich nach starken Schultern, kräftigen Stimmen, unbeirrbaren Schritten. Selbst die Würde des Menschen ist antastbar, solange alles zu seinem Besten geschieht. Warten Sie doch mal, Dr. Metz. Hingegen ist es völliger Blödsinn, wenn die Bürokratie denjenigen belohnt, der am längsten durchgehalten hat. Wir brauchen einen Staat, der sich allein dem Gesetz der Ordnung verpflichtet. Weil die politische Spitze ein breitgetretenes Plateau aus plattgetretenen Köpfen ist, ergibt es keinen Sinn, am Parteiensystem festzuhalten. Niemand kann sich der zwingenden Logik einer sanften Diktatur verschließen. Handeln, Freunde, handeln, handeln. Was zum Kuckuck? Bravo. Gut getroffen. Bravo. Du liebes Bisschen. Ein trauriger Tiefpunkt. Was war das denn? Unser Grundsatzpapier. Jedermanns Ansicht ist vertreten. Das war Ihr Trumpf? Das Ergebnis des heutigen Abends? Können wir das mit den plattgetretenen Köpfen nicht streichen? Mein Einspruch ist der nachdrücklichste, der entschiedenste. Dann ist das wirklich... Dann muss ich. Meine Herren, da das Grundsatzpapier also vorliegt, werde ich... als operative Einheit der Abitur das weitere Vorgehen festlegen. Die Schrift selbst, hieß es, muss das Unwetter sein. Wir kommen noch einmal auf Terz zurück. Ich dachte, dieser Terz hat nichts mit uns zu tun. Wie ich aus vertraulicher Quelle erfuhr, handelt es sich bei Terzens Verschwinden um eine Bagatelle der prekären Art. Wir wissen das. Aber die Welt weiß es nicht. Wir werden uns diesen Umstand... zunutze machen. Und auch verschwinden? Das ist keine schlechte Idee. Wenn ihr keinen Plan habt, nehmt ihr eben meinen. Der ist wasserdicht. Zuerst schreibt ihr einen gefälschten Brief im Namen von Terz. Eine Anklage, die das Land auseinanderreißt. Verschwundene Akten, Parteispenden, Gazprom, das volle Programm. Ja. Einen Brief. Gedanken müssen ungepflügt. Weltanschauungen abgeknickt werden. Die Ausformulierung werden Sie übernehmen, Bo Lundgren. Ich wusste gleich, dass Sie der Richtige für uns sind, Henry. Sie, Dr. Metze, sorgen dafür, dass die öffentliche Meinung auf unserer Seite ist. Während wir eine unfähige Regierung aus dem Amt katapultieren. Super, das könnte super funktionieren. Eine Frage von Tagen, bis das Land ohne Führung ist. Ich kann die Leute schon vor mir sehen, diese kopflose Schafherde, die in ihren hysterischen Fantasien ständig vor bösen Wölfen zittert. Die eine Hälfte wird wie irre durcheinanderlaufen. Die andere schreckstarr zu Boden sinken. Leichte Beute für jeden, der sich das Amt des Schäfers zutraut. Schläfers? Schäfers! Nur schnell muss es gehen. So ein Schwachsinn. Die Massen werden jubeln, wenn der Befreier in die Hauptstadt einzieht. Ein Intellektueller, ein weiser Regent, der das Volk mit väterlicher Hand auf den rechten Weg führt. Bo hat seine Uniform doch schon in Auftrag gegeben. Und ob? In Marineblau. Der Ärmste. Natürlich werden wir verkünden, dass sich der Arabische mit dem asiatischen Terror zu einer stählernen Front verbunden hat. Das wird Grund genug sein, den Notstand auszurufen. Jedenfalls, bis wir den gröbsten Dreck beseitigt haben. Was soll das werden? Hinrichtung? Exempel? Eine simple Neuverteilung der Zuständigkeiten. Kurze Wege, einfache Strukturen, hohe Handlungseffizienz. Zuckerbola wird das besser erklären können, wenn er Hirsch und Wein niedergerungen hat. Die operative Einheit ist nicht für den Wiederaufbau zuständig. Das ist wirklich immer so. Da gibt es viele Vorbilder. Wir brauchen eine Verwaltung der Reste. Ehrliches Herrschen. Ohne Geheul und Geschrei. Nur eins fehlt noch. Was denn, Sir Henry? Sagen Sie schon. Ein Signal, dass die neuen Habitués zu einem einzigen fünfköpfigen Wesen zusammenschweißt. Ein Fanfarenstoß, der uns in den Kampf schickt. Und wer soll das Signal geben? Das werde ich sein. Einer muss aufstehen und für alle rufen. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Oh, wohl doch nicht. Ich... Das ist absurd, Henry. Ich mach das! Liebe Freunde, lasst mir einen Toast auswringen auf unser Manifest. Nein, nicht so. Sag den Satz. Deutschland muss sterben. Ein Zeitgeist desperat, dass wir mit kühlem Kopf und heißer Hand... Ein starkes Signal. Creme Brûlée. Das ist das Signal. Ich bin verloren. Und Dr. Metze, bitte sofort zu Meister Miller. Wölfli, Leiter Sondereinsatzkommando, Schweizer Bundespolizei. Haider, stellvertretender SEK-Leiter, Düsseldorf. Kripo Deutschland, sehr erfreut. Schmitz, Verfassungsschutz. Rohleder, GSG 9. Müller, Terrorabwehr. Weißbrot, innere Sicherheit, sehr angenehm. Militärattaché, inkognito. Gott, Müller, wenn du wüsstest, was ohne dich da unten los ist. Die Abitur denken mit den Füßen und scharren mit den Köpfen. Metze, wer wird die Abitur führen, wenn ich nicht mehr bin? Du denkst an Henry, nicht wahr? Immerhin hat er die Kraft von 50 erwürgten Tieren in sich aufgesogen. Der hätte das Zeug zum Märtyrer. Vielleicht zum Selbstmordattentäter. Und nach vollbrachter Tat würde er sich wundern, dass er nicht mehr da ist, um den Applaus entgegenzunehmen. Henry war einen Versuch wert. Aber wie ist es mit dir, Metze? Wirst du weitermachen? Nach meinem Tod. Ich mach weiter. Nach deinem verdammten Tod natürlich. Gut. Sehr gut. Und jetzt beantwortest du mir eine wichtige Frage. Eine sehr wichtige Frage. Hörst du? Ja. Warum? Warum was? Warum machst du weiter? Sag es mir, Metze, warum? Ich kann sie ja nicht allein lassen. Ich meine, ich glaube, dass ich die Abitur... Du liebst die Abitur. Wie meine Kinder, verdammt. Nicht einmal dir geht es um die Sache. Doch, natürlich. Auch um die Sache. Aber in erster Linie um Bo, Zuckerbola und Quirin. Wahrscheinlich. Nach so langer Zeit. Was soll daran schlecht sein? Ich danke dir, Metze. Für alles. Für deine Treue, deinen Beistand. Für die ganzen letzten 20 Jahre. Kuckuck. Du bist ja vollständig angezogen. Und Jesus Maria, du siehst gut aus. Ruhig Blut, Metze. Du hast in deinem Leben mehr gesehen als einen Mann, der von den Toten aufersteht. Aber was soll das, Miller? Geh schon mal runter, ich komm gleich. Miller, mit sowas macht man doch keine Witze. Das ist kein Witz. Du wirst gar nicht sterben? In gewissem Sinne schon. Geh zu den anderen, sag ihnen, dass das Ende naht. Grande Finale. Mehr sagst du nicht, verstanden? Wöf Klicko, na bitte. Sir Henry, was ist denn los? Was los ist? Der größte anzunehmende Unfall. Ich bin ein Vollidiot. Wollen wir dann nicht lieber abhauen? Zu spät, glaub mir, zu spät. Lass uns die Lage auf einen klaren Begriff bringen. Das bringt Erleichterung, das macht frei. Total versagen! Die Türen ist zu, oder? Glücklicherweise verfügt die Kripo Deutschland über ausgezeichnete Spezialisten, die jedes Schloss ohne sichtbare Beschädigung... Aufbrechen, reinstürmen! Ich glaube kaum, dass Sie hier die Befehlsgewalt haben, Rohleder. Aber Sie, Müller, oder was? Das Innenministerium leitet den Einsatz. Sicher nicht. Meine Herren, die Armee ist hier... Das hier ist die Schweiz! Mein Territorium! Die Tür wird aufgebrochen! Ist das klar? Da stellt sich die Frage, wer von uns... Na zdrowie, salute, skol, amigos. Die Sprache verstehe ich. Sir, ich bitte Sie. Los, Philipp, setz dich. Ich habe eine Ankündigung zu machen. Eine Verkündigung oder nur eine Kündigung. Kinder, das Ende naht. Grande Finale. Woher wissen Sie das? Können Sie hell sehen, Mann? Na, kommt nicht mehr drauf an. Freunde... Lasst uns anstoßen auf den Untergang. Santé! Auf den Untergang sämtlicher Ideale. In meiner Jugend war ich ein feuriger Idealist. Das kann man wohl sagen. Ich liebte das Gute, die Menschen und die Zukunft. Ich ließ mich ausbilden. Ich war bereit zu kämpfen. Mein Herz schrie nach Revolution. Schreiende Herzen. Auch nicht schlecht. Dann schaltete ich den Kopf ein. Öffnete die Augen und blickte der Menschheit ins Gesicht. Offene Augen. Eingeschaltete Köpfe. Ach, die liebe Menschheit. Und erkannte, es existiert auf diesem verdammten Planeten kein denkbares Ziel, für das es sich bei klarem Verstand und mit gutem Gewissen zu kämpfen lohnt. Lernst du die Welt kennen, lernst du den Ekel kennen. Ach so. Je mehr der Mensch will, desto mehr Schaden richtet er an. So ist unsere Gattung nun einmal konstruiert. Fortan diente ich allein den bewahrenden Kräften. Ich habe geschworen, jeder revolutionären Bewegung den Krieg zu erklären. Aha, das ist ja ganz was Neues. Heute Abend jedoch. Heute Abend fällt die letzte Bastion. Heute Abend habt ihr mich zur finalen Erkenntnis geführt. Diese Erkenntnis hat reinen Tisch gemacht. Meine neuen Freunde... Ihr seht vor euch die bloße Hülle des Menschen, der ich einmal war. Was hat er denn der Ärmste? Heute habe ich erkannt, es gibt nicht nur nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Es gibt auch nichts, wogegen man kämpfen kann. Prost, Genossen. Auf das Nichts. Prost! Dem schließe ich mich an. Prost. Meister Miller. Grande Finale, ich sag's ja. Geht's Ihnen denn besser? Dem Leib geht's gut. Die Seele leidet. Lieber Habitier, ich muss euch um Verzeihung bitten. Ihr seid heute Abend Opfer einer Inszenierung geworden. Meiner Inszenierung. Ein Geist? Ist das ein Geist? Quatsch, Mäuschen. Der steht in Saft und Kraft. Seit 2 Jahrzehnten kommen wir zusammen. Seit 2 Jahrzehnten versammeln wir unseren Willen und die besten Absichten an diesem Tisch. Und was sind die Früchte unserer Arbeit? Gut Ding will Weile haben. Nein, Bo. Es kommt der Punkt, an dem eine Entscheidung fallen muss. Vor diese Entscheidung habe ich euch heute gestellt. Mein Tod und Henry hätten euch bewegen müssen, das warme Nest des Gesprächs zu verlassen. Wenn Henry euch nicht hinausführen konnte, wer dann? Was guckst du so komisch, Henry? Er ist ganz blass geworden. Wollen Sie sagen, dass Sie mich an der Nase herumgeführt haben? Meine aufrichtigste Entschuldigung, Henry. Kinder, auch ich habe heute eine finale Erkenntnis gefasst. Wer klug genug ist, die Welt zu begreifen, der redet zu viel, um sie zu verändern. So lautet unser Fluch. Noch 10 Minuten, Meister. Da steht Lena im gepackten Koffer. Wusste ich's doch, die Schlampe. Die will mit Miller durchbrennen und ihn beerben. Miller stirbt doch jetzt gar nicht. Ich bitte euch, Ruhe. Lebt also wohl, liebe Freunde. Meister Miller, bitte, gehen Sie nicht weg. Er hat uns verarscht. Bei 3, oder? Bei 3? Oder auf 3? Los jetzt. 1, 2. We're interested in human rights. Wer klug genug ist, die Welt zu begreifen, der redet zu viel, or just ourselves, the Christians, or just ourselves, the nationalists. Um sie zu verändern. Hände hoch, aber blitzartig. Was zum Teufel ist hier? Auf den Boden! An die Wand! Keine Bewegung! Hier bewegt sich doch eh keiner. Ich muss aufs Entschiedenste protestieren. Schnauze! Wo ist der V-Mann? Meldung machen! Welcher ist der V-Mann? Meine Herren, jetzt nehmen Sie doch die Waffen runter. Sparen Sie sich die Kilokalorien. In diesen Räumen gibt es niemanden, für den sich die Mühe einer Festnahme lohnen würde. Von wegen? Wir sind immerhin Staatsfeinde. Aha! Halt doch die Klappe, Bo. Das sind Kinder bei einem endlosen Spiel. Seit 20 Jahren will man hier die Welt verändern und hat keine bessere Idee als irgendwas mit sanfter Diktatur. Und zu einer Diktatur wollen sich die Abitur nicht wirklich bekennen, weil sie in ihren Herzen Menschenfreunde sind. Harmloser als jeder demokratisch gewählte Politiker. Wie die Hopperswölfli, da fehlt die starke Hand. Und was machen wir dann hier? Uns lächerlich. Sie haben doch um diesen Einsatz gebeten, Sir Henry. 5 fette Fische zappeln an der Angel, das haben Sie versprochen. Meine Herren, ich... Ihre Führung der Staatsgewalt, Vortäuschen von Verbrechen, vorsätzliches Herbeiführen eines Einsatzes. Dann verhaften Sie mich doch! Los! Nehmen Sie mich fest! Wenn Dummheit eine Form von Terrorismus ist. Ich erleide einen Nervenzusammenbruch. Wenn ich recht verstehe... Noch 5 Minuten, Meister. Haben Sie versucht, uns der Staatsgewalt ans Messer zu liefern, Sir Henry? Sie waren ein würdiger Gegner, Meister Miller. Einen würdigeren kannte ich nicht. Habe die Ehre. Komm, Lena. Liebe Abitur, mir scheint, unsere Unfähigkeit war heute Abend Garant unserer Unschuld. Lena, sie ist weg. Verdammte Seich. Hauen wir ab, Männer. Ist das ein Befehl? Ich glaube nicht, dass sie... Na los, Wölfli, das ist doch Schweizer Territorium. Rückzug, Capito? Also, ich... Ja, sehen wir uns nächsten Monat? Du kapierst gar nichts, Bo. Nehmen Sie mich mit, Generalstaatsanwalt. Und Sie, Sie sind das Letzte, Sir Henry. Das wusste ich gleich. Nun, Philipp. Auch ich muss sagen, Sir... Was? Was musst du sagen? Ich war in größter Sorge um Sie. Ich habe alles versucht, um Sie... Sie haben mich hintergangen, Sir. Nach all den Jahren. Ich habe alle hintergangen. Das macht es nicht besser. Leben Sie wohl, Sir. Wenigstens werde ich mich niemals allein fühlen. Die Scham wird mein ewiger Begleiter sein. Ich werde über euch kommen. Wie eine flüsternde Kampagne, die langsam anschwillt zu ohrenbetäubendem Gebrüll während draußen die letzten modrigen Zäune in sich zusammensinken. Unter Glas. Hörspiel von Juli C. und Benjamin Lauterbach. Sir Henry, Michael Rotschopf. Philipp, Rainer Bock. Lena, Nele Rosetz. Metze, Gerd Warmeling. Bo Lundgren, Peter Fricke. Quirin, Gisela Trove. Zuckerbula, Dieter Mann. Miller, Hans-Peter Hallwachs. Wölfli, Robert Hungerbühler. Haider, Felix Klare. Sowie Bernd Gnann, Florian von Manteuffel, Stefan Roschi, Ronald Spieß, Timo Tank und Reinhold Weiser. Ton Dietmar Rötzel. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Marc Ginzler. Musik Ulrike Hage. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2008. Dramaturgie Dagmar Schnürer.